Aus Anlass des Monats des gemeinsamen antiamerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli verabschiedete die Vereinigte Nationale Sozialistische Partei Nepals am 8. Juni einen Beschluss. Darin enthüllte sie die Machenschaften der USA und ihrer Anhänger, die zur Vernichtung der DEVRK, den UN-Sicherheitsrat, zur Annahme der ungerechten Sanktionsresolutionen aufgehetzt hatten und betonte, dass solche Resolutionen sofort zurückgenommen werden sollen. Sie bestand darauf, dass sich die Länder, die mit der Verschärfung der Spannung auf der koreanischen Halbinsel in Zusammenhang stehen, darum bemühen sollen, die Lage auf friedlichem Weg zu entspannen.